neue Bischof von Köln. Im Jahre des Herrn 787 starb der alte Bischof von Köln, und unter den vielen hohen Geistlichen der Stadt gab es nun Streit darum, wer der nächste Bischof werden sollte. Niemand von ihnen wollte verzichten, ging es in Köln doch um eines der reichsten Bistümer der Christenheit. Kaiser Karl der Große hörte von dem Streit, als er zur Jagd in den Wäldern bei Aachen weilte. Er unterbrach seine Jagd sofort, schwang sich auf sein Ross und ritt die ganze Nacht bis nach Köln. Im Morgengrauen kam er, kurz vor der Stadt, zu einem kleinen Kirchlein und hörte die Glocke zur Frühmesse rufen. Der Kaiser entschied sich, zu beten und die Messe zu hören, bevor er in die Stadt ritt, um den Streit der Geistlichkeit zu schlichten. Niemand erkannte den Kaiser, denn er trug immer noch die grüne Jägerstracht und wurde von den Menschen für einen einfachen Weidmann gehalten. Die Messe und die Predigt gefielen dem Kaiser so gut, und so trat er nach dem Ende der Frühmesse an den Altar und gab eine goldene Guldenmünze für den Opferstock. Der einfache Priester des Kirchleins nahm den Gulden und gab ihm dem Jägersmann, der eigentlich Kaiser Karl war, zurück. Dann sprach er: »Guter Freund, hier werden keine Guldenmünzen geopfert. Dies ist zu viel.« »Es ist Gold, Priester. Behaltet es ruhig für eure Kirche«, antwortete Karl, aber der Priester lehnte ab und sagte: »Was soll meine kleine Kirche mit dem Gold? Aber ich sehe, ihr seid ein Jäger. Meine Bibel braucht einen neuen Lederumschlag, denn der alte ist kaputt und gerissen. Ich bitte euch, schickt mir ein Stück der Haut vom nächsten Reh, welches ihr erlegt. Daraus will ich mir einen neuen Umschlag für meine Bibel machen, damit sie wieder sicher umhüllt ist. Den Gulden behaltet nur für euch selbst, guter Jäger.« Der Kaiser fragte die Menschen vor dem Kirchlein nach der Lebensweise des Predigers und erfuhr, dass sie alle den Priester für einen frommen und rechtschaffenen Mann hielten. Karl der Große ritt nun nach Köln hinein und traf sich mit den hohen Geistlichen, die sich nicht auf einen neuen Bischof einigen konnten, so sehr Karl sie auch ermahnte. Als der Kaiser genug von den eitlen Geistlichen und ihrem Streit hatte, sprach er: »So will ich, Kaiser Carolus, nun zur Tat schreiten und selbst einen neuen Bischof für das Bistum Köln bestimmen.« Er schickte nach dem einfachen Priester, der vor den Mauern der Stadt in einem kleinen Kirchlein predigte, der ihm seinen Gulden zurückgegeben und stattdessen um ein Stück Leder gebeten hatte. Der Name des Priesters war Hildebold, der wurde zum neuen Bischof von Köln ernannt.